Kapitel 5 von Das Tier im Walde von Therese Rie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drüben fand ich den Richter und den Inspektor, beide mit tief ernsten, erregten Gesichtern. Sie streckten mir die Hände entgegen. Die des Inspektors übersah ich, aber der Richter ergriff die meine und schüttelte sie. »Wir haben Sie um Entschuldigung zu bitten«, sagte er. »Ihre Unschuld ist erwiesen.« »So hat man meinen Freund aufgefunden«, fragte ich erfreut, denn ich bildete mir ein, nur von da könne Erlösung kommen. »Das nicht«, sagte der Richter, »aber während Sie hier in sicherem Gewahrsam saßen, ist heute Nacht droben im Walde wieder die gleiche Tat unter den gleichen Umständen geschehen.« Ich fuhr zusammen und richtete meinen Blick auf den Inspektor. Noch gestern Abend war er bei einem Verhör anwesend gewesen. Die Wanduhr hatte, ich erinnerte mich dessen genau, eine auffallend späte Stunde gezeigt. Der Richter hatte ihm, ich hatte es deutlich gehört, zugeflüstert, dass sie nachher noch auf einen Schoppen ins Wirtshaus gehen wollten. Selbst wenn der Inspektor mehr als natürliche Fähigkeiten besaß, hätte er nicht mehr um Mitternacht das viele Stunden entfernte Waldrevier erreichen können. So war also auch er nicht der Täter. »Wir müssen unser Bedauern aussprechen«, wiederholte der Richter. »Es schien mir gleich, als ob die Beweiskette nicht lückenlos schließe. Aber da der Verdacht bestand, mussten wir sie festhalten, und Sie müssen selbst zugeben, dass Ihr Betragen und Ihre Verantwortung zu Anfang sonderbar genug waren. Ich schiebe das Ihrer Aufregung zu. Von diesem Augenblick an sind Sie frei.« Ich verbeugte mich. »Sie werden wohl jetzt gleich abreisen«, fragte der Richter. »Ich möchte noch einmal hinauf meine Sachen holen«, sagte ich, und hatte dabei nur den Wunsch, Agnes wiederzusehen. Plötzlich fasste eine unbestimmte Angst mich an die Kehle, und ich stieß hervor, »Wer war diesmal das Opfer?« »Der alte Köhler-Michel hat dran glauben müssen«, sagte der Richter ernst. »So haben auch ihn seine Götter nicht geschützt«, sagte ich vor mich hin. Und doch war er der Wissendste von allen. Welcher Gott schützt eigentlich? Wo ist überhaupt Schutz für Menschen? Es war mir weh um den alten Mann, und doch war ich erleichtert, dass nur er es gewesen war. »Ich will hinauf«, sagte ich. Der Forstinspektor trat zu mir. »Ich habe den Herrn verhaften lassen. Ich werde mir erlauben, ihn wieder mit allen Ehren hinaufzugeleiten. Die Behörde ist gerecht, ich kenne meine Pflicht.« Die Gesellschaft des Inspektors war mir keineswegs angenehm, aber ich sah keine Möglichkeit, sie zurückzuweisen. »Dann gehen wir«, sagte ich kurz. Der Richter hielt mich ab. »Es ist Abend«, sagte er, »und es wäre tiefe Nacht, bis Sie hinaufkämen. Solche Spaziergänge empfehlen sich jetzt nicht sonderlich, ehe wir die richtige Fährte gefunden haben. Wenn Sie nicht im Gasthof nächtigen wollen, und ich kann begreifen, dass Sie für den Wirt keine besondere Vorliebe haben, so biete ich Ihnen eine bescheidene Unterkunft in meinem Hause an. Morgen früh können Sie dann beide heimgehen.« So geschah es auch. Am Morgen verabschiedete ich mich von dem Richter. Der Inspektor wartete schon auf mich. Wir gingen schweigend den nun schon wohlbekannten Weg an den letzten Häusern vorbei, den See entlang, bis die Waldstraße uns aufnahm. »Sonderbar«, dachte ich, »da gehen wir beiden Todfeinde nun friedlich nebeneinander her. Er hat mich für den Schuldigen gehalten, ich ihn, und keiner ist es gewesen. Was ist das für ein seltsames und furchtbares Verhängnis, das alle Menschen ihren Verdacht aufeinander werfen lässt und von jedem vermutet, dass ein wildes Tier in ihm laure?« »Der Herr ist schweigsam«, sagte der Inspektor nach einer Weile. Ich hatte keine Lust auf ein Gespräch und schwieg verächtlich. »Sie grollen mir«, sagte er, »und ich kann es verstehen, denn ich habe Ihnen Übles zugefügt, wenn es auch nur 2 Tage gedauert hat. Dennoch wäre es vielleicht nicht überflüssig für Sie, auch einmal einen Menschen in meiner Lage zu begreifen. Das kann vieles entschuldigen. Ich bin hier von der Regierung sozusagen zum Herrscher von Menschen gesetzt, die nicht zu beherrschen sind, auch nicht, wo es ihr Bestes gilt. Ein finsterer Geist ist in diesem Wald. Vor kurzem war ich in einem Revier im Flachlande an der Donau. Eine große Handelsstraße ging durch, Schiffe legten an, Menschen waren lebendig, auf ihren Vorteil bedacht, allem Neuen zugänglich. Es lebte sich leicht mit ihnen. Das ist hier nicht der Fall. Sie haben es selbst erlebt, welche Mühe es kostet, einen Köhler dazu zu bringen, dass sein Meiler nicht nach allen Seiten Feuer stiebt. In einem dürren Jahr würde uns der ganze Wald niederbrennen. Ich kontrolliere scharf. Ich habe meine besondere Art, ganz überraschend aufzutauchen. Ich habe es gemerkt, warf ich ein. Aber kaum habe ich den Rücken zugewendet, so geht es weiter in der alten Art. Sie erfüllen die Welt mit ihren Schauergeschichten, weil das bequemer ist, als eine eigene Verantwortung zu tragen, und sehen darüber die Wirklichkeit nicht. Sonst hätten sie den Täter längst. Wenn jeder mithelfen wollte, wäre er uns nicht entgangen. Die ersten Fälle, die Städter betrafen, mochten Zufälle sein, und die Art ihrer Auffindung ist wohl später hinzugedichtet worden. Mit der Zeit aber verengte sich das Gebiet und schließlich beschränkte es sich auf unser Revier, wo es keine Fremden gibt, nur Menschen, die es genau kennen. Hier musste der Täter sein, wollte ich seiner aber habhaft werden, so musste ich meine Arglosigkeit betonen. Sie werden mein Misstrauen begreifen, als eines Tages ein Fremder so ganz grundlos auftauchte und blieb. Ich bin für die Sicherheit verantwortlich, Herr. Wir sind die Behörde. Auf wen soll man sich denn verlassen, wenn nicht auf uns? »Ich begreife Ihre gottähnliche Stellung vollkommen, Herr Inspektor«, sagte ich, »aber ich bedauere in Ihrem Interesse, dass sie nicht mit Allwissenheit verbunden ist. Aber glauben Sie wirklich und ernsthaft, jetzt, wo wir außerhalb des Gerichtes sind, können wir uns ja gestehen, dass es nicht in der Welt dunklere Mächte gibt?« »Die Behörde kennt keine dunklen Mächte, Herr«, schrie der Inspektor und bekam einen zornroten Kopf wie in früheren Zeiten. Dann besann er sich aber, dass er mir ein sanftes Betragen schuldig war, und sagte mit einem Seufzer, »Wenn man solche Dinge von aufgeklärten und gebildeten Städtern hört, dann darf man sich über die Dummheit des Waldvolks wirklich nicht mehr wundern.« Von da ab sprachen wir nur das Nötigste. Wir fühlten, dass wir uns nicht verstehen konnten. Auch war der Weg steil und die Nebel beklemmten die Brust. Hier und da begegneten uns ein paar Holzfäller, und dann richtete der Inspektor laut und in jovialem Ton eine freundschaftliche Bemerkung an mich, auf das jeder sehen könnte, dass ich wieder in allen Ehren in die menschliche Gesellschaft aufgenommen war. Als wir auf der Höhe angekommen waren, verabschiedete ich mich. Mit fliegenden Schritten eilte ich dem Forsthause zu. Ich sah Agnes am Fenster sitzen, wie ich sie schon einmal gesehen, eine Arbeit in der Hand, doch aus düstern Augen ins Leere starrend. Als ich eintrat, lächelte sie mir mit blassen Lippen zu, doch es war ein Lächeln ohne Freude. Dieses Gesicht sah aus, als ob nie mehr Freude darauf leuchten könne, und ich erkannte mit tiefem Schmerz, dass es auch mir nicht gegeben war, ihr solche zu bringen. »Warum sind Sie wiedergekommen?« fragte sie. »Gehen Sie, ich bitte Sie um alles. Es wird jetzt dunkel hier droben werden. Sie müssen mir versprechen, dass Sie gehen«, wiederholte sie und hob bittend beide Hände. »Jetzt gleich, noch in dieser Stunde.« Ich fragte nach dem Förster. »Er ist im Dienst«, sagte sie. »Halten Sie sich nicht auf, gehen Sie!« »Agnes«, bat ich, »darf ich Ihnen wenigstens schreiben?« Sie lächelte blass. »Das dürfen Sie, aber ob ich Ihnen antworten kann, weiß ich nicht.« »Noch diese Nacht lassen Sie mich hier sein«, bat ich. Sie schüttelte den Kopf. »Keine Stunde länger.« »Sie wissen, wie es ist«, fuhr sie plötzlich leise fort, »wenn man einen eisernen Ring um sich schweben fühlt. Er wird immer enger. Man möchte ihm entrinnen und kann nicht. Und schließlich presste einem die Brust zusammen, bis man erstickt.« Ich starrte sie an. Das war ja mein Traum gewesen. Hatte sie ihn auch geträumt? »Ich war beim Köhler Michel«, fuhr sie fort, »wenige Stunden vor seinem Tode. Ich habe mir die alten Geschichten von ihm erzählen lassen. Ich kannte sie schon alle, aber es ist mir nun ganz klar geworden, was ist und was zu geschehen hat. Und nun gehen Sie«, bat sie und reichte mir ihre schmale, kühle Hand. »Und haben Sie Dank für alles.« Ich drückte heftig ihre Hand. Aber es stand ganz fest bei mir, dass ich ihren Wunsch nicht erfüllen würde. Ich würde gehen, zum Schein, aber diese Nacht wollte ich im Walde verbringen. Ich musste dem Geheimnisvollen entgegengehen. Vielleicht konnte ich ihr am nächsten Morgen Beruhigung bringen. Ich musste sie um jeden Preis noch einmal wiedersehen. Ich begab mich auf mein Zimmer und schnürte mein Ränzel. Dann verließ ich das Haus. Sie stand nicht mehr am Fenster. Ich ging bergaufwärts zur Almkapelle, wo, wie ich wusste, die Toten des Waldes eingesegnet wurden. Ein alter, als Einsiedler lebender Kapuziner besorgte das und las sonntags die Messe. Die hohe Geistlichkeit kam nur zu den großen Festtagen herauf. Rings um die Kapelle war der einfache Friedhof angelegt. Der Totengräber schaufelte eben ein frisches Grab zu. Es war das des Köhler Michels, der am Morgen bestattet worden war. Ich trat heran und verrichtete ein stilles Gebet. »Das sind alles Opfer«, sagte der Totengräber und wies auf eine Reihe frischer Gräber an der Mauer. »Und sie liegen ein wenig abseits, weil unser Herr Kapuziner noch nicht ganz sicher ist, dass sie eines völlig christlichen Todes gestorben sind.« »Wie hat es gerade den Michel treffen können?«, fragte ich. »Er wusste doch am meisten von allen.« »Er war übermütig geworden, Herr. Er frohlockte, nun ist der böse Feind fort, nun ist er im Tale von Amts wegen. Und als er nachts ein wenig Holz stehlen ging, was er öfter tat, da hat er seinen Drudenfuß daheim gelassen, von dem er sich sonst nie trennt. Da hat's ihn getroffen.« Ich wandte mich zum Wald zurück und überlegte, wo ich die Zeit bis Mitternacht wohl verbringen könnte. Mir fiel die Hütte des alten Michel ein, die jetzt wohl leer stand. In der Tat war die Tür nur angelehnt, der wenige Hausrat war schon weggeschafft worden. Ich richtete mich ein, so gut ich konnte, holte das Päckchen mit Proviant aus dem Ränzel, das mir der Richter am Morgen fürsorglich mitgegeben hatte, und breitete meinen Mantel auf dem Boden aus. Ich wollte schlafen. Die Stunde, die kam, sollte mich dann im Vollbesitz meiner Kräfte finden. Der Sturm, der rings um die Hütte pfiff, weckte mich auf. Es war eine Stunde vor Mitternacht. Die Nacht war seltsam, sternenhell, und doch jagten beständig Wolken und Nebelfetzen knapp über den Bäumen vorüber. Ich hatte dergleichen noch nie gesehen. Der Wind warf mich fast zurück, als ich aus der Hütte trat. An der Tür hing noch der eiserne Drudenfuß. Ich steckte ihn an meine Brust. Mühsam ging ich vorwärts. Meine Haare flogen, der Mantel wehte. Ich wusste, wem ich begegnen wollte, aber nicht, wo ich ihn finden würde. Das Revier war groß. Aber mir war es, als müsse mich ein innerer Sinn leiten. Fühlte ich mich, schwach und waffenlos, wie ich war, stark genug, der Gefahr gegenüberzutreten, so musste mich auch mein Gefühl dahin führen, wo ich mich ihr stellen konnte. So trieb ich mich unter den ächzenden Tannen eine lange Weile ruhelos hin und her. Endlich kam ich auf eine Stelle, die ich wohl kannte und von der ich wusste, dass sie im Volke der Tanzplatz hieß. Es war ein runder, freier Platz mitten im Walde. Ein paar niedrige Felsblöcke lagen verstreut darauf herum. Ich blieb stehen. Noch einmal heulte der Sturm, dass die Bäume sich bogen, dann schien er plötzlich zu schweigen. Von der anderen Seite sah ich eine Gestalt herankommen, eine Frau. Im Sternenschein konnte ich sie deutlich erkennen. Es war Agnes. Sie ging langsam, gerade vor sich hin, wie eine Nachtwandlerin. Ihre Augen standen offen, aber sie sah mich nicht. Sie stieg auf einen Felsblock und stand da mit ausgebreiteten Armen, als wartete sie auf etwas. Sie sah aus, als hinge sie am Kreuz. »Agnes«, rief ich, aber der Ton meiner Stimme klang nicht bis über den Platz zu ihr, und ihr Ohr war einer Menschenstimme in diesem Augenblick wohl auch verschlossen. Sie stand, den Oberkörper zurückgebeugt, den Kopf emporgehoben, mit blassen Lippen lächelnd. Sie sah aus wie jemand, der sagt, »Ich bin bereit.« Da hörte ich ein Knacken im Gebüsch, knapp neben mir, jenes unheimliche Knacken, das ich schon einmal vernommen. Ein riesiges Tier sprang mit schweren Sätzen heraus. Agnes sah es heranstürmen. Sie blieb stehen und lächelte. Das Tier sprang sie an und stürzte sie rücklings herab. Dann aber hörte ich einen Schrei, und es war nicht mehr das schauerliche Geheul des Tieres, wie ich es kannte, sondern ein Schrei aus menschlicher Brust, wie ich ihn noch nie vernommen. Von der Leiche des Mädchens erhob sich ihr Vater, der Förster. Er hob die Arme in die Luft, er schien bis in den Himmel zu wachsen, und der schaurige Schrei der Verzweiflung gellte noch immer aus seiner Brust. Es schien mir plötzlich, als halle der Schrei im Walde tausendfältig wider. Ein ungeheures Brausen erhob sich ringsum und ein Sturm setzte ein, wie ich ihn noch nie erlebt. Bäume splitterten rings um mich nieder, Wolken jagten knapp am Boden vorüber, alles verhüllend, und ich sah Gestalten in den Wolken, die die Arme ausstreckten. Mit ungeheurer Gewalt rissen diese Riesenarme den Förster zu sich empor und hoben den Leichnam des Mädchens hinauf. Sie jagten weiter. Mein Atem verging im Nebel und der Sturm warf mich zu Boden. Ich weiß nicht, wie lange ich so gelegen habe. Aber als ich zu mir kam, heulte der Wind noch immer. Aber der Nebel war durchsichtiger geworden und zog allmählich vorüber. Nun schienen die Sterne wieder auf dem verwüsteten Platz, über dem quer Baumstämme lagen und der mit abgebrochenen Ästen bedeckt war. Ich kroch an den Fuß des Felsens, um zu sehen, ob dort noch eine Spur von Agnes geblieben wäre. Ich fand ein Fetzchen von ihrem Kleide, das im Heidelbeergebüsch hängen geblieben war. Ich kannte den grünen Stoff mit den Veilchen wohl. Hätte ich ihn nicht in den Händen gehalten, hätte ich dies ganze Erlebnis für einen wilden Traum halten müssen. Ich senkte meinen Kopf auf das kleine Stückchen Stoff und weinte. Als ich es mit zitternden Händen in meiner Brusttasche bergen wollte, entriss es mir ein Windstoß und wirbelte es fort. Ich fand es nicht wieder. Dann erst kam das Entsetzen über mich. Ich raste im Walde umher und schrie. Es schien mir, als müsse mein Geschrei das Heulen des Windes übertönen. Ich lief zu den Holzfäller- und Köhlerhütten, die ich kannte, und flehte die Leute an, herauszukommen, es wäre Unheil geschehen. Drinnen hörte ich die Frauen aufkreischen. Ich hörte Gebete murmeln und Riegel vorschieben. Einer von ihnen öffnete mir endlich. Ein junger, kräftiger Mensch. Ich beschwor ihn, mit mir hinauszukommen. Er sah mich mit einem scheuen Blick an und sagte, »He, wissen Sie nicht, was im Walde vorgeht?« Dann schlug er mir die Tür vor der Nase zu. Ich weiß noch heute, dass ein Kreuz und ein Drudenfuß friedlich nebeneinander auf ihr eingeschnitten waren. Er wußte eben nicht, welcher Schutz sicherer war. Keiner konnte hier helfen, ich wußte es. Dennoch sehnte sich der Mensch in höchster Not nach Menschennähe. Ich irrte umher, ich rief, ich flehte um einen Menschen. Da rief mich eine Stimme an. Es war der Forstinspektor. »Es ist gut, dass Sie da sind«, sagte er. »Einer muss mit mir kommen. Die anderen sind feige und fürchten die Nacht.« »Ich weiß, wer es ist. Seit 2 Tagen weiß ich es mit Bestimmtheit. Es ist der Förster.« Ich schwieg. »Ich habe diesem frommen Heuchler nie getraut«, fuhr er fort. »Aber der Mann schien seine Pflicht leidlich zu tun. Es war nicht gegen ihn anzukommen.« »Er war länger hier als ich. Er ist von einem hohen Herrn der Regierung hierher empfohlen.« Er soll aus vornehmem Hause sein und war früher etwas Bedeutendes in der Welt draußen, wurde mir gesagt. Was, das weiß ich nicht. Die Behörde hat Rücksichten zu nehmen. Nun aber ist der Augenblick gekommen, ihn zu fassen. »Sie werden ihn nicht mehr fassen«, sagte ich. Er sah mich an. »Er ist in einer Welt, in der ihn keine Behörde mehr fassen kann«, fuhr ich fort. »Sie werden mir nicht glauben, aber ich habe es erlebt.« Und ich erzählte alles. »Herr, Sie haben Fieber«, sagte der Inspektor. »Aber wenn ich von Ihrer Fantastik absehe, die mir leider schon bekannt ist, und von der unwahrscheinlichen Geschichte mit dem Mädchen, so bleibt doch übrig, dass Sie meinen Verdacht teilen. Er kann noch nicht weit von hier sein. Wir müssen suchen.« Der Sturm hatte nachgelassen und der Inspektor konnte seine Laterne anzünden. Wir suchten das Revier ab. Wir kamen wiederholt an die Stelle, auf der sich alles zugetragen hatte. Wir fanden nichts. Wie hätten wir auch etwas finden sollen? »Man muss die Frau und die Tochter zunächst vernehmen«, meinte der Inspektor und richtete seinen Schritt gegen die Försterei. »Ich sagte Ihnen ja schon, dass Sie die Tochter nicht mehr vernehmen können«, rief ich. Er schüttelte ungläubig den Kopf. Der Morgen kroch fahl herauf. Um das Försterhaus herum lief jammernd und halb erfroren die Försterin und rief den Namen ihrer Tochter. Während sie, wie immer in solchen Nächten, angekleidet auf ihren Betten gelegen hatten und sie ein wenig eingenickt sei, wäre das Mädchen entwichen. Erst als sie von dem Schrei erwachte, entdeckte sie, dass Agnes fort war. Nun wisse sie, dass sie diesmal das Opfer geworden sei. Auch ihr Gatte sei nicht heimgekehrt wie sonst. Alles Unheil stürze auf ihr Haus herab. Wir konnten der armen Frau keinen Trost geben. Wir konnten ihr nur sagen, dass wir nichts gefunden hätten, was sie zu beruhigen schien. Der Inspektor meinte, dass nach seiner Überzeugung Agnes in einer der Waldhütten Schutz vor dem Sturm gesucht habe. Aber, fügte er hinzu, während er sie ins Haus führte, auf etwas Schwereres müsse er sie vorbereiten. Sie müsse im Namen Gottes aussagen, was sie wisse, denn ihr Mann stehe in dem dringenden Verdacht, schuld an all dem furchtbaren Unheil zu sein. Die Frau jammerte auf. Nein, ihr Mann sei ein guter Mann, ein frommer Mann, und er sei es gewiss nicht gewesen. Freilich, fuhr sie in ihrer törichten Art fort, hätte gerade seine düstere Frömmigkeit sie oft erschreckt. Zuweilen wäre er wie aus einem finstern Traum aufgefahren und hätte ihr zugeschrien, »Bete!« Und sie hätte nicht gewusst, warum und wofür. »Ob ihr Gatte stets bei Sinnen gewesen?« fragte der Inspektor. »Jawohl, das sei er immer gewesen, obgleich er Zeiten gehabt hätte, in denen er sehr seltsam gewesen sei. Die genauen Daten könne sie freilich nicht mehr angeben.« Aber sonderbare Gedanken hätten oft sein Hirn durchkreuzt. So habe er sie vor Jahren einmal gefragt, ob sie sich nicht ferner, urferner Zeiten entsinne. Sie aber hätte sich nur bis in ihr drittes Jahr erinnern können und von einem Schäfchen erzählt, vor dem sie sich damals sehr gefürchtet hätte. Da sei er ganz zornig geworden, denn so hätte er es nicht gemeint. Dann habe er sich zuweilen mit den Händen an die Schläfen gegriffen und sei im Zimmer auf und abgelaufen, wie einer, der sich an etwas erinnern wollte und nicht könne. Namentlich in diesem Sommer sei er seltsam geworden, manche Tage ganz verfallen und dann wieder so mächtig von Gestalt wie in seinen jungen Jahren, als sie sich in ihn verliebt hatte. Aber er wäre immer ein guter Mann gewesen. Allerdings hätten sie sich durch sein wunderliches Wesen voneinander entfernt. Agnes dagegen habe ihren Vater viel besser verstanden. Wenn Agnes käme, könne sie vielleicht Dinge erklären, für die sie, die Försterin, zu töricht sei. Ich wandte mich schmerzvoll ab. Agnes, das wusste ich, kam nicht wieder. Der Inspektor hatte sich Notizen gemacht. Nun empfahl er der Frau, ein wenig zu ruhen. Der Morgen würde Klarheit bringen. Ich erbot mich zu bleiben. Sie legte sich erschöpft auf ihr Bett. Ich ging in meine alte Kammer hinauf und sah zu, wie es über dem Walde Tag wurde. Ende von Kapitel 5, gelesen von Hokuspokus.